Idee. Neben den Organen haben wir Menschen auch Steuerkreise an uns, die wir temporär bei Relevanz für die jeweilige Situation ansprechen und beachten können. Diese Steuerkreise lassen wir in Ruhe. So können wir bestehen, ohne uns überbordend zu belasten. Wir hören damit auf, uns zu verletzen. Dabei erkennen wir uns als integrales Wesen in diesem Dasein an. Der universelle Mensch und wir, das integrale Wesen, haben miteinander gemeinsam, dass sie Verkörperungen einer Idee darstellen, die wir in unserem Dasein in Einheit mit uns selbst beachtet und verwirklicht haben.